Verfolgung auf 19. Logout Special Agent Helsinki von Fastnet 3. Melden Sie sich hier. Logout genehmigt. Stella? Ryan. Du bist es wirklich. Du bist zu früh. Schnelle Festnahme. Drogensüchtige Programmierer sind nicht schnell, aber nachlässig war kein Thema. 3 Stunden unter geplante Einsatzzeit. Du wirst es nicht melden. Aber ja. Wenn ich dich bitte. Dann gibt es meist Ärger. Ich habe 3 Stunden und ich will zu dieser Party. Stella, hör auf damit. Niemand wird es merken. Ich habe Stunden damit verbracht, den Code zu analysieren. Es geht nicht. Es geht. Ich krieg's nicht hin. Du kriegst ein Abendessen, wenn du es machst. Komm mir nicht so. Und Küsse. Stella. Und Kuscheln. Das ganze Programm? Das steht doch nicht fest. Wir wollten eigentlich zusammen hingehen. Hast du das vergessen? Bring mich da rein, ja? Ich erzähl dir nachher alles. Alles? Fast alles. Alles Wichtige? Fast alles. Alles Spannende? Fast alles. Beim Essen? Ja. Und beim Kuscheln? Da erzähle ich dir was anderes. Adresse? Cable Network TV Station. Dein Name? Helsinki, wie findest du den? Irgendwelche Koordinaten? Sektor 24, Abschnitt B, privates Netz. Name? Helsinki, habe ich schon gesagt. Name des Ereignisses? Weiß nicht, sie weihen einen neuen Sender ein. Name? Mega Party. Das ist dein Leben, ha? Huh? Das ist das Leben, hab Dank. Fix. Ja? Bring mich da rein. Ja. Eine Sondereinheit der Datenpolizei reist im Auftrag der Datensicherheit Europa in Brüssel durch die weltweiten analogen und digitalen Netze, um zu erkunden, weshalb die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Ryan und Stella, 2 Spezialisten dieser Einheit, treffen bei ihrer Arbeit auf illegale Viren, nicht autorisierte Programme, davongelaufene Spielecharaktere, sonderbegabte Hacker, durchgedrehte Raumschiffkommandanten aus Ballerspielen und all die Besonderheiten, die in den Weiten des Cyberspace zu existieren beginnen. Unterstützt werden sie dabei von ein paar wenigen Spezialisten. Behindert von einem gewaltigen Behördenapparat, dessen Schwerfälligkeit der Lichtgeschwindigkeit in den Netzen nur wenig gewachsen ist. Die beiden geraten immer wieder in Situationen, die unkonventionelle Methoden erfordern und nicht mit ihren europäischen Auftraggebern abgesprochen werden können. Digital Bohemia, Ryan und Stellas persönliches Logbuch, schildert die Ereignisse, wie die beiden sie tatsächlich erlebt haben. Interzone aus der Reihe Digital Bohemia. Hörspiel von Michael Esser. Musik Jasper van't Hoff. Keine Einladung, niemand darf das wissen. Ja. Niemand darf es merken. Ja. Wenn es jemand merkt, müssen wir es sofort abhauen. Ja. Das ist es. Hier wollte ich hin, hier ist das Leben, Fix, genieße es. Ja? Hi, Lady. Ja? Einen Drink? Gern. Fühlen Sie sich wohl? Hey, Sie sind Let's Go to Bed, ich habe Ihre CDs. Freut mich. Und, wer sind Sie? Helsinki D. Helsinki D. Angestellte im öffentlichen Dienst. Angestellte im öffentlichen Dienst. Öffentlicher Dienst? Vermessungstechnik. Vermessungstechnik. Ich bin eine Art Landvermesserin. Interessanter Beruf. Haben Sie Freunde hier? Nein, keine Freunde. Ich habe bei einer Quizshow die Einladung zu dieser Party gewonnen. Ah, Musica Mondo Television, hä? TV3. Ein Pornokanal. Ein Pornokanal? Das ist interessant. Was für ein Quiz war das denn? Sie wollten eine Menge wissen über Stellungen und Befehle, aber in erster Linie ging es um die Schreie. Hatten Sie mir nicht einen Drink angeboten? Oh ja, selbstverständlich. Gehen Sie nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Was sind das für Texte? Die Geschichte ist nicht unter 6 Stunden nachprüfbar. Wir hinterlassen keine Spuren. Den Kerl werde ich nie wieder los. Alarm. Wo? Abschnitt 14. Find's raus und gib mir ein Zeichen und sei vorsichtig. Ja. So, hier bitte. Ich hoffe, Sie mögen ihn. Ich mag ihn. Fein. Also, es ging um Stellungen und Befehle, aber in erster Linie ging es um... Na, weiter sind wir wohl nicht gekommen. Hm? Stockings. Dessous. Dessous? Eine Menge Leute waren da und haben über ihre erotische Kleidung gesprochen und sie vorgeführt. Und dann kam ich an die Reihe und sagte, das ist ja alles ganz schön kompliziert. Einige hatten wirklich komplexe Ausrüstungen vorzuführen. Also, ich sagte das mit kompliziert und so und dann habe ich gesagt, dass ich nie Unterwäsche trage. Und damit hatte ich gewonnen. Mit diesem Argument? Mit der Vorführung. Sie haben tatsächlich gewonnen? Nein, ich wurde disqualifiziert. Disqualifiziert? Und das stimmt? Was? Dass Sie nie welche tragen? Wissen Sie, es war eine Fernsehshow. Die Leute wollen unterhalten werden. Stella. Entschuldigen Sie mich, ich bin gleich wieder zurück. Aber ja. Stella. Komme. Ein Überfall. 6 Opfer. Angreifer unsichtbar. Unerkannt. Schweres Massaker. Wer ist das? Angreifer unsichtbar. Waffen unbekannt. Verfolgung. Ryan. Stella. Hier geht was Seltsames vor. Schick Sanitäter und halt mir den Arsch frei. Ich sehe mir das an. Sei vorsichtig. Mach, dass Pix mich beschützt. All mein Wissen für deinen... Mein was? Pix ruft dich. 3 Sanitäter zu den Opfern. Sir. Code Alpha Bravo. Das ist ein Witz, Sir. Kein Witz, verdammt. Es gibt ihn noch. Sir. Ja? Netz stark belastet, Sir. Mach es frei. Es ist ein öffentliches Netz, Sir. Scheißegal. 8 Sekunden vor uns alles wegdrücken. Man wird uns Analyzer nachsenden. Setz die japanischen Krypte ab. Sie sollen alles fertig machen, was 30 Sekunden hinter uns ist. Alles, Sir? Alles. Gute Analyzer sind gute Tarner. Niemand weiß, wohin wir gehen, ist das klar? Klar, Sir. Was heißt fertig machen? In Unsinn umbauen. Unsinn, Sir? Datenschrott, verdammt. Sir. Rechts. Links. Links. Was ist das für ein Durcheinander? Ausweichmanöver. Sag, dass das nicht wahr ist. Es ist wahr. Sie haben eine Nachhut? Ja. Sie schirmen Ihren Rückzug mit Agents ab? Keine Agents. Sondern? Krypta. Krypta? Bist du sicher? Ja. Stop. Was ist das? Ein Kampf. Ryan. Ja? Hier stimmt was nicht. Sie sind schnell. Sie löschen ohne ersichtliches Motiv. Sie verschwinden wieder und säubern den Weg hinter sich. Sie verschrotten alle Dateien auf ihrem Weg, durch die Netze, wahllos. Alle. Wo sind wir? Südteil der City. Ihr kommt schlecht an. Öffentliches Netz, aber privater Nutzungscode. Kannst du herausfinden, wer oder was sie nutzt? Kannst du sehen, was und wie sie die Daten verschrotten? Sie greifen alles an. Und die Dinger sind schnell, asiatische Software. Weiter. Sie sind in der Nähe. Verschwindet da. Wir müssen weiter. Verschwindet. Sie benutzen Militärcodes. Sie benutzen was? Rechts. Schneller. Kannst du den Kontakt zu Ryan wieder aufbauen? Nein. Tu es. Nein. Wieso? Wir sind abgeschnitten. Was ist das da vorne? Eine Intelligenz? Nein. Ich sage, es ist eine Intelligenz. Nein. Sieht aber verdammt so aus. Ist aber keine. AOCE-Baureihe. Kann machen, dass sie so aussieht. Ryan? Kein Kontakt. Sind sie in dem Ding verschwunden? Ja. Das hast du gesehen? Ja. Kannst du mich da reinbringen? Nein. Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit, dass sie uns kriegen? 100. Bring mich zurück. Wohin? Nach Hause. Koordinaten? Zur Basis. A9 54598 F2 F3 C5 A4 5524 F4 267 A9 A02 5457 958 F2 F3 C4441 54441 4267 A9 A0 20 57 205. Login erfolgte auf G12 zu 4, Abschnitt 5, Zeit 18.14 CET. Zugriff auf Interface erfolgte gleichzeitig, Prototyp 3, Aufbau Interzone problemlos, Zeitfaktor plus 12, Anzahl der Opfer 8, Meldung der Opfer bei plus 6 Minuten nach dem Angriff. Die Interzone funktioniert einwandfrei bei plus 12. Bewegung erfolgt mit 12-facher Beschleunigung der Echtzeit. Der Eintritt in die Interzone ist von Übelkeitsgefühlen begleitet, die nach dem Eintritt schnell wieder abnehmen. Der Eindruck, sich 12-mal schneller zu bewegen als alles um einen herum, ist enorm. Man hat absolute Kontrolle über alles und jeden. Man weiß sofort, dass man unsichtbar für die anderen ist. Gefahr des Missbrauchs ist enorm. Persönlichkeitsverändernde Aspekte sind nicht auszuschließen. Das Programm für die begleitenden Data Agents funktioniert einwandfrei. Sie reagieren exakt auf jede Geschwindigkeitsveränderung und schirmen die Aktion perfekt ab. Erwarte in Kürze Meldung über den Zustand der Opfer. Sir? Ja? Der Minister. Nicht jetzt. Sir? Ja? Er besteht darauf. Was will er? Es gab einen Zwischenfall. Ist das wichtig? Er sagt ja. Er ist ein Wichtigtuer. Was ist passiert? Jemand oder etwas war da. Wer sagt das? Es ist eine Vermutung. 5 Minuten nach dem Ereignis waren amtliche Sanitäter am Tatort. Sie haben 2 Opfer geborgen und in die Klinik gebracht. Zufall? Unwahrscheinlich, Sir. Das ist hoffentlich nicht wahr. Es ist eine Tatsache. Stell den Minister durch. Er hat aufgelegt. Ja, ist das hier wichtig oder ist es nicht wichtig? Er war beleidigt, Sir. Er ist ein... Was ist passiert? Jemand oder etwas ist Ihnen gefolgt. Gefolgt? Ja, Sir. Bis kurz vor die AOCE. Wie kann das sein? Unbekannt, Sir. Das Projekt ist hochsensibel. Wer kann daran? Wer ist dazu in der Lage? Unbekannt, Sir. Dann finde es heraus. Wir haben keine Lizenz, Sir. Besorg eine. Ja. Und dann mach ihn oder es fertig. Fertig, Sir. Liquidieren. Das glaube ich nicht. Ich habe dir alles erzählt, richtig? Richtig. Du hast alles verstanden, richtig? Richtig. Du sagst nein, richtig? Richtig. Du bist ein Arsch, Leon. Falsch. Dann erklär's mir. Im Netz ist jemand unterwegs. Er ist merkwürdig drauf, merkwürdig schnell und merkwürdig gut ausgestattet. Er ist also verdammt gefährlich und vielleicht haben wir es mit einer neuen Sorte von Irren zu tun, die eine Software haben, gegen die wir etwas unternehmen müssen, weil wir... Ich sage nein, ich meine nein und es bedeutet nein. Wir werden nichts unternehmen. Wer hält dir den Arsch zu? Halt jetzt den Mund, verdammte Göre. Du bist verdammt jung und hast ein verdammt großes Maul. Special Agent mit 16, die erste und einzige. 16 ist einfach zu jung. Entschuldige, war nicht so gemeint. War so gemeint, dir ist nichts heilig. Sag mir, was los ist. Wieso unternehmen wir nichts? Es ist ein Befehl. Ja, verdammt, habe ich verstanden. Es ist ein Befehl an uns. Wer? Dienstanweisung. Ich habe nachgefragt und geantwortet haben Sie das. Betrifft Anfrage BTG 12238/24/0405/2011. Der Vorfall ist nicht weiter zu verfolgen. Wir erbitten Benachrichtigung über Ihre Quelle. Notizen über den Vorgang sind aus Ihren Akten zu löschen. Anfrage und Aktenzeichen sind aus Ihren Akten zu löschen. Ende der Anweisung. Wer steckt dahinter? Verteidigungsministerium. Das glaubst du selbst nicht. Wir sind eine kleine Datenpolizeistation am Rande des Geschäftsviertels. Kein Ministerium der Welt weiß, dass es uns gibt. Meine Meinung, also habe ich nochmal nachgefragt und Sie haben mir gesagt, ich solle das schnell vergessen. Schnell und komplett. Es war das Ministerium. Weißt du das oder vermutest du das? Die Antwort kam kodiert. Sie benutzen merkwürdige Codes. Ryan hat auch was von komischen Codes erzählt und konnte ihnen nicht folgen. Ich werde mir das mal ansehen. Genau das wirst du nicht tun. Okay, war nur ein Spruch. Stella. Ja? Ich weiß noch immer nicht, was du auf dieser Party gemacht hast und wie du da hingekommen bist. Du hattest Dienst und warst offiziell bei einer Verhaftung, die du auch vorgenommen hast. Da ist ein Zeitloch. Leon? Ja? Ich arbeite meinen Stil. Keine Fragen. Stella. Ja? Ich habe meine Vorschriften. Keine Extratouren. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Was ist mit den Opfern? Carlos sagt, sie sind hirntot. Sie sind bei Carlos. Gut. Was heißt hirntot? Frag ihn selbst. Ihre Erinnerungen sind gelöscht. Und das ist nicht typisch, sagt er. Du hast von mindestens 6 Opfern gesprochen. Hier sind 2. Wo sind die anderen? 2 wurden eingeliefert. Wie geht's Ihnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es diese Menschen noch gibt. Was ist da passiert, Carlos? Ihre Erinnerungen sind gelöscht. Nicht richtig gelöscht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Alle Strukturen, mit denen Gedanken und Erinnerungen verknüpft werden, scheinen zerstört worden zu sein. Kann man sie zurückholen? Weißt du, wie hoch die Zahl der Rückkehrer ist, die man so aus den Cyberanzügen holt? Nein. Komm, ich zeig euch was. Ich wohne mit einer Frau. Ich habe einen Computer. Ich habe ein Haustier. Wenn es kalt ist, kann ich heizen. Ich habe viel freie Zeit. Ich wohne mit einer Frau. Ich kann mit ihr reden. Ich habe einen Computer. Auf dem kann ich arbeiten. Ich habe ein Haustier. Das ich pflege. Im Kühlschrank ist immer etwas zu essen. Was tut er? Ich gehe oft spazieren. Ich wohne. Die Bruchstücke treiben umher und treffen andere Bruchstücke und setzen sich zusammen. Ich habe einen Computer. Meist kommt da wenig Sinnvolles dabei heraus. Ich habe ein Haustier. Was passiert? Ich bringe ihm Dinge bei. Es passiert, aber zufällig, glaube ich. Wenn es anfängt, Sinn zu machen, gerät er in Panik und zerstört alles wieder. Als fürchte er sich davor, sich zu erinnern. Kanis, das ist irre. Das ist 10-mal besser als in den Netzen. Das hier ist das Gehirn eines Menschen. Ich habe ein Haustier. Hier muss alles langsam sein. Ganz langsam. Machst du hier was falsch? Ist draußen jemand verrückt? Ich wohne mit einer Frau. Sie sagt, ich bin aus Scheiße. Ich habe einen Computer. Ja. Er schreibt. Hat er eine Chance? Ich habe ein Haustier. Er ist in einer Endlosschleife. Er spielt das Programm exakt alle 30 Minuten von vorne durch. Als sei nicht mehr drin in diesem Hirn. Wie lange? Bis er herausfindet. Und wie lange kann das dauern? Von jetzt bis unendlich. Ich habe viel Freiheit. Ich weiß es nicht. Ich wohne mit einer Frau. Ich kann mit ihr reden. Karl? Ich habe einen Computer. Auf dem kann ich. Ist Karl dein Name? Ich habe ein Haustier. Ich Karl. Lass uns gehen, Rand. Ich bleib noch. Ich gehe oft spazieren. Karl, ich wohne mit einer Frau. Ryan, hörst du mich? Später. Was bastelst du? Das ist mein Rechner. Bin fertig. Und was ist das? Meine Eintrittskarte. Wohin? Erinnerst du dich an die AOCE, in die wir nicht reingekommen sind? Ich erinnere mich, dass wir den Fall vergessen sollen. Und erinnerst du dich an Michele? Diesen Frickler aus Brasilien? Erinnerst du dich, was er mir gezeigt hat? Ja, er hatte seine Hände an deinem Hintern. Ryan! Ja! Sein Interface, erinnerst du dich? Mann-Frau-Interface? Hör auf damit, er wusste, wie man übers Stromnetz reisen kann. Alles klar. Ryan, hilf mir. Bitte. Also du willst die AOCE, die es laut Befehl nicht mal gibt, die mit den besten und schnellsten Sicherungsagents abgeschirmt ist, die irgendwie zum Verteidigungsministerium gehört, in die jemand geflohen ist, der in kürzester Zeit 6 Leuten das Hirn getrocknet hat. Wir wissen nicht, wie er das macht. Und du willst über die Stromleitung. Du bist klug. Du nicht. Das Stromnetz ist viel zu langsam. Aber es ist sicher und du kannst Pix umschreiben. Er wird mich da durchlotsen und schützen. Du willst da wirklich rein? Du bist klug. Wieso? Ich bin Polizistin. Ich... Sag ja. Ich sag nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Essen, küssen, kuscheln. Pix. Ja? F486, ja? Die Liste. Die 40 bestabgeschirmten Rechner stehen alle in der 47. Etage. Chuchudine Propulsion. Was ist das? So heißt die Firma. Wie einfach ist machen wir das? Pix. Ja? Kannst du bieten? Nein. Ich zeig's dir mal. Chuchudine, wie? Propulsion. Was machen sie? Rüstungsprojekte. Was ist das? Ein Agent. Sieht nicht aus wie ein Agent. Ist ein Agent. Habe mit ihm gesprochen. Du redest mit feindlichen Agents? Es ist die beste Methode, herauszufinden, ob meine Tarnung funktioniert. Und wenn sie nicht funktioniert? Dann finde ich schneller heraus als sie und stelle mich um. Wenn so ein Agent mal schneller ist? Dann hat er mich. Wo sind wir? Das ist die Steckdose, an der die AOCE hängt. Benutzername? Sir. Wie einfach es manchmal ist. Also rein da. Es gibt ein paar grüne Agents am Datenbus. Ich sehe sie mir an. 24F4267A9A024557598F2F3C4441 4461 4267A9A020. Ryan? Ja? Hast du unsere Position? Ja. Wo sind wir? Etage 47, Westflügel. Büroraum 12x18 Meter. 2 Rechner. Ein Arbeitsplatz. Nur ein Arbeitsplatz bei den Quadratmetern? Bei den Preisen? Eckraum mit zwei Fensterfronten, Bar. Abhöranlage lokalisiert. Er wird abgehört. Feines Fabrikat. Sandspark. Hast du uns unterbrochen? Ja. Bau die Verbindung wieder auf. Nein. Sag mir den Grund. Der gesamte Datentransfer wird abgehört. Von wem? Weiß ich nicht. Kannst du es herausfinden? Nein. Was machen die grünen Agents? Wir sind Freunde geworden. Sie lassen uns in Ruhe. Wie machst du das? Ganz ohne Waffen. Nur mit Gewalt. Bring mich da rein. Sir? Ja? Die Freigabe. Wo ist der Pilot? Wir gehen allein, Sir. Wir benutzen das Emotional Fishnet. Sir, ich begrüße Sie, Sir. Herzlich willkommen bei Emotional Fish, Sir. Red du mit ihm. Sir, ich habe zwei Massaker, einen lesbischen Vierer und ein Shootout. Lateinamerikanische Slums, Sir. Weiter. Einen Krieg, Sir. Was wäre ein Krieg? Partisans, Sir. Gebirge. Mist. Eine Führung durch eine Villa des Veneto, Sir, mit einer... Bring mich rein. Vielen Dank, Sir. Wo sind wir? Kannst du uns schneller machen? Alarm. Alarm? Sektor Data 9. Brian, Sanitäter. Vier Opfer. Vier. Brian. Pix. Ja? Gib das an Ryan durch. Sie sollen Sanitäter schicken und die Leute aus den Anzügen holen. Ja. Der Schwan ist verdammt schnell. Ein Irrer. Ryan. Keine Kommunikation. Ich muss mit ihm sprechen. Keine Kommunikation. Agents. Sind Sie hinter uns her? Sie sind aufmerksam. Großer Gott, Sektor Psi 12. Fünf Opfer. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Ryan? Sechs Opfer. Pix? Ja? Wie weit ist er vor uns? Zwei Events. Zeit? 85 Sekunden. Er metzelt einfach alles nieder. Lokalisier die beiden Events und gib sie weiter. Und bring mich direkt dorthin, wo er ist. Nein. Tu es. Nein. Welche Direktive? 1293. Setz sie außer Kraft. Nein. Verdammt, tu, was ich sage. Ja. F486, F00044, F573, F3C000123. Bring mich näher ran. Nein. Bring mich näher ran. Es geht nicht. Es muss gehen. Die Agents greifen an. Scheiße. Es sind mindestens 12 Opfer. Kommst du zu Ryan durch? Nein. Die Koordinaten. Nur die Koordinaten. Sie können dann die Leute finden und aus den Anzügen holen. Ryan. Verdammt. Data One, Login. Sektor DF18. Event. Schatzinsel. 13 Opfer. Stella. Gesehen. Oh nein. Stella. Er hat mich. Eine Leitung. Pix, eine Leitung. Senden. Sie sollen mich rausholen. Was ist das? Ich höre nichts. Was sind das alles für Insekten? Du da. Hey, du. Ja, du, komm her. Komm her. Gar nichts. Du fürchtest dich. Ich seh's. Du fürchtest dich, weil du nicht aufgepasst hast. Hör auf zu heulen. Papa? Sie gehorcht nicht. Sie hört nicht auf mich. Was soll ich machen? Ich will, dass man mir gehorcht. Du hast Angst, ne? Was ist das für ein Leben, um das du Angst hast? Ist es schön? Hast du einen Mann? Und ist er gut zu dir? Ist er gut zu dir? Wärst du froh, wenn ich dich jetzt erschieße? Wärst du dann froh, weil alles vorbei ist? Wieso antwortest du nicht? Ich werde dich schonen. Vielleicht. Aber du musst mir antworten. Du musst mit mir sprechen. Ich würde gerne hören, wie du schreist. Wenn du keine Angst hast, verstehst du? Wenn du schreist und keine Angst hast, das kann schön sein. Ich lass dich in Ruhe. Wie findest du das? Hör auf zu zittern. Hör auf zu kotzen. Hör auf zu schreien. Hör auf zu winseln. Hör auf zu bluten. Hör auf zu leben. Ich werde nichts tun. Gar nichts. Antworte nicht. Ich kann nichts machen. Ein Irrer, der mich will. Wie widerlich. Der Schwan fasst mich an. Ich bin eine Gefangene und der Mann macht mit mir, was er will. Ich soll nicht hart sein? Ich bin nicht hart, Papa. Du warst hart. Du warst sehr hart, als ich bei diesem Mädchen war. Du kamst da rein und hast mich mit deinem Ledergürtel von ihr heruntergeprügelt. Ich liebte sie. Und du hast es verboten. Und jetzt sagst du, dass ich hart bin? Du, wo kommst du her? Du hast hinter mir her spioniert? Du bist mir gefolgt? Du willst nicht reden? Zeig mir deine Zunge. Gut, sehr gut. Zeig deine Beine. Schön, sehr schön. Zeig deine Pussy. Du weißt nicht, was das ist. Mach mich nicht wütend. Ich will nicht wütend werden, hörst du? Du bist schön. Und du hast verdient, dass ich gut zu dir bin. Das Schwein seinen Spaß hat, dann lass mich in Ruhe. Gib bloß nicht auf. Nicht wegen so einem. Ich werde diesen Irren aus mir herauswaschen, wenn das hier vorbei ist. Hast du gesehen, wie die da leiden musste? Bob, gib mir noch eine von der. Ihr Mund war voll Blut. Die Zunge war herausgeschnitten. Was hätte sie tun sollen im Leben ohne Zunge, ohne Arme, ohne Geschlecht und so voll Blut? Hast du das gesehen, Papa? Sie hat mich bespuckt. Sie will nichts mit mir zu tun haben. Sie ist stolz. Nicht wahr? Du bist stolz. Was wird es für ein Leben, wenn ich dich leben lasse? Lohnt es sich? Man weiß es nicht. Nicht wahr? Aber man kann hoffen. Hoffen, dass man Glück hat. Hattest du bisher Glück? War dein Leben bis heute schön? War es schön? Vielleicht lässt du mich zusehen. Vielleicht lässt du mich sogar teilhaben. Was sagst du? Würdest du das tun? Ich reiß dich in Stücke. Ich reiß deine Stücke in Stücke. Gib mir die Säge. Die Säge. Wir machen Schluss hier. Mach nur weiter, du Sack. Ja. Rad da. Quetsch da. Mach nur. Eine Frau, mein Lieber. Macht Angst, nicht? Eine Frau und all deine dreckigen Ideen. Und nicht lang vor deinem Ende. Schluss mit diesen Weichtieren. Schluss. Das kotzt mich an. Ich hab's gesehen. Verdammt, ich hab's gesehen. Das ist nicht gut für dich. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Schluss damit und weiter. Die Liste. Super Mario, Sir. Jurassic Park Shootout, 2 Zombie-Angriffe. Scheiße. Ich will harmlose kleine Events mit harmlosen kleinen Leuten, verstanden? Ich habe sie gerade abgeschlachtet, die da, die ich hätte leben können. Ich will zu harmlosen kleinen Leuten, die nichts erleben, die nichts haben, die nichts versäumen können, weil sie nichts wünschen, ist das klar. Bring mich in ein Museum, auf eine Kreuzfahrt, in einen Reisebus, auf ein Kurkonzert. Verstanden. Kreuzfahrt, Sir? Ja, verdammte Scheiße. Ich hätte sie lieben können. Wissen Sie, junger Mann, Sie hätten es tun sollen. Was? Es ist dumm, sich zu bedauern, weil man eine Frau nicht geliebt hat, wenn man gekonnt hätte. Sie sind ja frisch drauf, Opa. Gott, oh Gott. Sie sind aber richtig unglücklich. Sie wissen das? Vielleicht sind Sie auch richtig dumm. Aber junge Menschen sind eigentlich immer dumm. Arschloch. Richtiges Arschloch, so verdammtes Arschloch. Hey, Opa, Arschloch, alles klar? Holen Sie sie bitte auf den Schirm, Carlos. Lassen Sie sie in Ruhe. Es ist ein Befehl. Was soll das? Sie können mir nichts befehlen. Bitte, holen Sie auf den Bildschirm, was in Ihrem Kopf vorgeht. Ich muss es wissen. Ich brauche ein paar Details, um weitermachen zu können. 5 Minuten. 10. 5 Minuten. 10. Vergessen Sie es mal. 5 Minuten. Sie haben gesagt 5 Minuten. Also gut. Und keine Fragen nach den Erinnerungen. Keine Fragen nach den Erinnerungen. Wieso? Ihre Gedanken und Bruchstücke Ihrer Erinnerungen reisen ziellos in Ihrem Hirn umher. Wenn wir sie auf dem Monitor darstellen, bringen wir unwillkürlich unsere eigene Ordnung in die Versatzstücke hinein. Wenn Sie etwas fragen, dann ist es eine Interpretation von dem, was Sie sehen. Sie stellen Zusammenhänge her, die nicht die von Stella sind, verstehen Sie? Ja. Gut. Jede Störung der Selbstorganisation der Erinnerungen kann verhindern, dass die Bruchstücke je wieder richtig zusammenfinden. Klar? Sie wäre dann jemand anderes. Das wäre möglich. Wäre noch eine Chance, Sie ein bisschen zu erziehen. Ich lasse Sie da ungern ran. Aber Sie werden es tun. Carlos, wo ist sie? Ruhig. Kann ich sie sehen? Du und dein Chef. Ihr könnt sie sehen. Zu meinen Bedingungen. Zu deinen Bedingungen. Ich bin ein Mädchen, hat sie gesagt. Der Name ist Schwein. Mark ist der erste Teil. Der erste Teil. Eine Leitung hat eine Leitung frei. Ich habe Hunger. Das ganz klare Weiß. Mich raus. Hilf mir. Der weiße Raum. Ich bin ein Mädchen. Nicht das. Nicht das. Es tut weh. Die Zeit schiebt alles nach vorn. Es tut weh. Es tut weh. Ich spuck dir ins Gesicht. Ich bin selbst schuld. Stella. Ich bin selbst schuld. Ich habe kein Leben gehabt. Nee, ich habe es falsch gemacht. Der Name ist... Stella, hörst du mich? Ich bin ein Mädchen, hat sie gesagt. Der Name ist... Das Schwein. Mark ist der erste Teil. Der erste Teil. Eine Leitung. Halt eine Leitung frei. Ich habe Hunger. Es tut weh. Ich werde dich dafür töten. Ich werde leben. Nein. Nicht... Oh Gott. Der Name ist... Kannst du mich hören? Da ist jemand. Ich, Ryan. Hörst du mich? Ich höre einen Mann. Ich werde ihn töten. Ich bin's. Ryan. Ich bin ein Mädchen, hat sie gesagt. Der Name ist... Das Schwein. Mark ist der erste Teil. Der erste Teil. Eine Leitung hat eine Leitung frei. Ich habe Hunger. Ich bin ein Mädchen, hat sie gesagt. Der Name ist Stella. Ja, du bist Stella. Stella. Stella. Da war ein Mann. Er wird tot sein. Was war mit dem Mann? Ich erinnere mich nicht. Da war ein Mann, Stella. Ich erinnere mich. Er hat dir etwas getan. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja. Verdammt, wo ist das Bild? Ich hatte gesagt, keine Fragen nach den Erinnerungen. Holen Sie sie wieder her. Ihre Zeit ist um, Mann. Verdammt, holen Sie sie wieder her. Haben Sie nicht gemerkt, was mit ihr los ist? Ich muss mit ihr reden. Sie kann kaum mit sich selbst reden. Lassen Sie sie in Ruhe. Wie lange? Lange. Wie lange? Sehr lange. This selection includes newly added files. 0 could not be 1. This is not the requested segment file. This file is segment 0 of 1 archive. Memory is critically low. This selection includes encrypted files. Wirst du das können? Wirst du das tun? Wozu? 1 Million Details, Stella. Alles, was passiert ist. Jede Kleinigkeit. Wozu, Leon? Beweise. Zeig mir die Akte. Stella, du wirst mir glauben, ja? Ich krieg ihn. Ich war nicht dort. Stella, ich werde ihn kriegen. Du musst mich verstehen. Ich konnte nichts machen. Und jetzt? Er ist ihnen durchgeknallt. Sie wollen jetzt, dass wir ihn stoppen. Leon, das ist eine richtige Scheißgeschichte. Zuerst erfahren wir nichts. Dann haben wir es gar nicht erst gewusst. Und jetzt sind wir auf einmal mittendrin. Sie wollen, dass wir ihn stoppen. Wer ist sie? Und wer sind sie, dass sie sich das alles leisten können? Er hatte Freunde. Die sitzen ganz oben. Ganz, ganz oben. Verstehst du? Wo? Ministerium. Hast du eine Ahnung, was das ist? Was? Ministerium. Was soll das? Na, du sagst es, wie soll ich sagen, ehrfürchtig. So wie du klingen Leute, die ihre Pflicht tun, weißt du? Und das ist nun mal richtiger Müll. Ihr zwei seid doch blöde, arrogante Dummköpfe. Ach, wir sind das? Ich hab mir abgewöhnt, mich mit euch zu streiten. Wollt ihr die Details wissen oder nicht? Er kennt tolle Rätsel, nicht? Lass hören. Wir können an ihn heran. Wir und sonst niemand. Du warst an ihm dran. Sie können das nicht. Wieso? Er hat ihnen diese Waffe geklaut und benutzt sie jetzt für seine Zwecke. Was für Zwecke? Er ist ein Psychopath. Und er ist intelligent. So intelligent für seine Auftraggeber. Er gehört dir. Und was willst du mit meinen Erinnerungen? Den Fehler. Er hat dich geschnappt. Ich hatte keine Deckung. Kannst du ihn kriegen? Idiot. Ich? Er ist jetzt gewarnt. Er wird gefährlich sein. Wir machen dich sicher. Wir analysieren die Netzprotokolle, seine Wege, seine Massaker, der Weg, auf dem er dich verschleppt hat, die Details deiner Übertragung. Leon, halt die Klappe. Wo willst du hin? Hey, Stella, verdammt, komm zurück. Du unternimmst nichts ohne mein Okay. Hast du verstanden? Stella. Du hast sie echt im Griff. Halt die Klappe. Gib ihr Code Zero. Niemals. Du wirst deine beste Mitarbeiterin verlieren. Sie wird es so machen, wie sie es will, und das weißt du ganz genau. Deshalb gibst du die Vollmachten. Sie reißen mir den Arsch auf, wenn ich eine 16-Jährige autorisiere, jemanden das Licht auszublasen. Sie befördern dich, wenn sie es tut, ohne dass du sie autorisiert hast. Ich wollte die Göre nie in meiner Abteilung haben. Sie holt ihn sich. Was sie mit ihm macht, weiß ich nicht. Und du weißt es auch nicht. Mir bleibt keine Wahl. Sehe ich so. Sehe ich auch so. Das geht richtig ab da drin. Alle gegen alle. Die Agents arbeiten zusammen, dachte ich. Ja. Ja und nein. Man könnte sie gegeneinander antreten lassen. Könnte man machen, ist aber viel, viel Arbeit. Was würde passieren? Würden sie sich gegenseitig löschen? Ja, wenn ich das wüsste, lief das da drin schon ganz anders. Ich weiß nicht. Irgendwas würde passieren, aber es wäre nicht sehr cool. Was treibst du da? Ich habe Freunde. Ich gehöre zu den Blauen. Sind echte Verwurster. Sie machen in alles, was den Code nicht kennt, einen Knoten. Eben waren wir im 32. Stock und haben die Buchhaltungsprogramme so richtig fertig gemacht. Bist du okay? Ja, in Ordnung, Baby. Ich mache mit, weil ich einer von Ihnen bin. Ich gehöre dazu. Es ist eine schöne Erfahrung, zu einer Gang zu gehören. Ihr habt die Buchhaltungsprogramme fertig gemacht, ha? Aber so richtig fertig. Und wie? Die Blauen können machen, dass sie unsichtbar sind. Dann hängen sie sich an eine Datei und folgen ihr. Sie schreiben sich in sie rein, haben ja genug Zeit und sitzen dann in der Datei und kommen durch alle Checks. Feine Sache. Sie kennen fiese Tricks. Einmal in der Datei kannst du mit ihr machen, was du willst. Sie macht dann alles. Selbst wenn du sagst, sie soll sich selbst verdauen. Sehr feine Sache. Kannst du mich mit deinen Freunden krank machen? Wir haben eine Ecke in Koprozesse, wo wir uns immer treffen. Nicht gerade die ganz große Sache, aber man langweilt sich auch nicht. Wenn sie mich mögen? Aber ja. Wir sind da sicher. Sind alles Freunde und jeder, der ins Netz will, muss da vorbei. Worauf warten wir? Auf dich, Hanni. 2, 5, 4, 5, 7, 9, 5, 8, F2, F3, C, 4, 4, 4, 1, 5, 4, 4, 4, 1, 4, 2, 6, 7. Na los. Ja, ich weiß. Mach schon. Die Kennung. Bedräng mich doch nicht. Lass mich durch. Ich bin sauber. Kennung. Ja, die Kennung. Du kennst mich doch. Ich bin der, der dich in Super Mario immer schlägt. Kennung. Ja, ja. Du bist ein echter Beamter, was? Kennung. Halt die Klappe. Kennung. Gib mir einen Kuss. Ist gut. Blauer Jäger. Bist du jetzt zufrieden? Fix? Ja? Was ist los jetzt? Alles klar. Du hast Freunde hier, wie? Ja, komm. Wir sind ein bisschen neben der Spur. Ryan? Ja? Mit Fix alles in Ordnung? Ja. Er ist ein anderer geworden. Er hat einen schlechten Umgang. Was hast du herausgefunden? Was? Sir, wie macht er das? Er hat dieses Ding, Interzone. Ich weiß nicht, wie es arbeitet. Er kann damit beschleunigen. Viel mehr sagen sie uns nicht. Wir sollten sie zwingen, uns mehr zu sagen oder den Job lassen. Gibt es noch Informationen? Ja, Entschuldigung. Er bewegt sich in unserer Echtzeit 12-mal schneller. Irgendeine Scheißwaffe für irgendeinen Scheißkrieg. Man kann ihn dann nicht mehr lokalisieren. Und er kann dich in Ruhe fertig machen, weil du schwer in Zeitlupe bist. Wird ihm nichts nutzen. Was willst du machen? Für jedes Programm gibt es ein Gegenprogramm. Und jedes Programm hat seine Schwachstellen. Und das ist mein Gebiet. Denk an die Agents. Und denk daran, dass er jederzeit schneller sein kann als du. Denk daran, dass ich jederzeit besser sein kann als er. Denk daran, dass du vorsichtig bist. Denk daran, dass ich gar mit dir zusammenarbeite. Pass auf mich auf. Ich denk daran. Ich habe kein gutes Gefühl, Stella. Bist du mit allem einverstanden? Nein. Du bist mein bester Freund. Pix! Ja? Sag mir den Platz, wo wenn wir sicher so sind. Drängst, dann dauert's noch länger. Du wolltest mir zeigen, wie beten geht. Wenn wir dort sind, Pix. Stella? Ja? Er tötet. Ryan? Ja? Ich auch. Interzone, Hörspiel von Michael Esser, aus der Reihe Digital Bohemia. Die Personen und ihre Sprecher waren Stella, Veronika Nickel, Ryan, Benjamin Reding, Pix, Michael Habeck, Leon, Christian Redl, Carlos, Klaus Barner, Sir, Christoph Eichhorn, Bob, Heinz Meyer und in weiteren Rollen Gerd Andresen, Friedrich von Bülow, Yvette Schaffré, Markus Hoffmann, Hermann Naber, Horst Raspel und Helmut Wüstmann. Ton Maximilian Federhofer. Schnitt Regine Schneider. Regieassistenz Holger Hittendorp. Musik Jasper Fantoff. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestfunk 1995. Dramaturgie Klaus Schmitz.